Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Diese Sendung ist eine direkte Fortsetzung meines letzten Soundchecks vor 3 Wochen. Darin ging es um Joy Division, 25 Jahre nach dem Tod ihres Sängers Ian Curtis im Mai 1980. Die verbliebenen Musiker machten weiter, unter anderem Namen, und um deren Geschichte geht es heute. Bis 3 Uhr, New Order, die ersten 25 Jahre. Es geht heute um 25 Jahre Bandgeschichte New Order. Gerade erst vor wenigen Wochen erschien ihr achtes reguläres Album Waiting for the Siren's Call. Daraus eben zu Beginn Who's Joe? Nicht nur das Anfangsstück dieser Sendung, sondern auch dieses aktuellen New Order Albums. Aber wir gehen erstmal zurück ins Jahr 1980. Im Mai nahm sich Ian Curtis das Leben, Sänger, charismatischer Frontmann der Gruppe Joy Division, und zwar unmittelbar vor einer geplanten ersten Tournee durch die Vereinigten Staaten und auch kurz vor der Verpflichtung des zweiten Veröffentlichung des zweiten Joy Division Albums Closer. Die übrigen drei Mitglieder waren natürlich geschockt, fassungslos, entsetzt. Gitarrist Bernard Albrecht, später und bis heute Bernard Sumner, Bassist Peter Hook und Schlagzeuger Stephen Morris. Noch im selben Sommer, also 1980, beschlossen sie weiterzumachen unter dem neuen Namen New Order, spielten eine Zeit lang zu dritt, gaben auch einige Konzerte in den USA, wo sie alte Joy Division Stücke spielten und dabei abwechselnd den Lead-Gesangspart übernahmen. Kleine Randnotiz: Auf dieser kleinen US-Tour wurde ihr gesamtes Band-Equipment gestohlen. Instrumente, Verstärker, alles weg. Also kein wirklich guter Start in eine neue Phase, zumal sie auch musikalisch längst nicht so überzeugend waren wie noch zu Ian Curtis-Zeiten. Aber sie machten weiter und schließlich 1981 im Herbst erschien das erste Album von New Order, Movement. Daraus Dreams Never End. Thank you. Die frühen New Order klang insgesamt doch sehr nach der Vorgängerband Joy Division. Hintereinander eben Dreams Never End aus dem Debütalbum Movement, danach Ceremony, das war auch 1981 die erste New Order Single, und in der Joy Division Sendung vor 3 Wochen hatte ich das Stück gespielt auf dem letzten Live-Konzert von Joy Division. Das war das letzte Stück, das Ian Curtis geschrieben hatte. Inzwischen hatte Gitarrist Bernard Sumner ständig den Gesangspart übernommen und als viertes festes Mitglied war Gillian Gilbert in die Band gekommen. Damals noch Freundin, später die Ehefrau von Schlagzeuger Stephen Morris. Wie die anderen war auch sie in Manchester geboren, aber ein bisschen jünger. 27. Januar 1961 ist ihr Geburtsdatum. Die Männer waren ja alle Jahrgang 56 und 57. Die Anfangsjahre von New Order waren geprägt vom musikalischen Suchen, also vom langsamen Herausbilden einer eigenen Handschrift nach Ian Curtis und Joy Division. Deren Alben verkauften sich nach Curtis Tod gut, auch und gerade in den Vereinigten Staaten über 300.000 Mal. Nur sahen die verbliebenen Musiker von New Order nichts vom eigentlich verdienten Geld, ging die US-Plattenfirma doch pleite. Zu Hause in England kamen dann Steuerschulden dazu. New Order kauften, finanzierten auch deshalb zusammen mit ihrer Plattenfirma Factory Records den Nachtclub Hacienda in Manchester, eröffnete im Mai 1982. Das hatte also auch steuerrechtliche Gründe, Abschreibung etc. Und zu dieser Zeit war noch gar nicht absehbar, dass sich New Order selbst mal vehement in Richtung Dancefloor, Clubmusik, Disco entwickeln würden. Im Juni 1983 erschien das zweite New Order-Album Power, Corruption and Lies. Es kam immerhin schon bis auf Platz 4 der englischen Albumcharts. Und ein Markenzeichen ihrer Musik schon zu Joy Division-Zeiten und eben auch schon zu hören, blieb natürlich der wie ein Leadinstrument gespielte Bass von Peter Hook. Hier auch wieder bei Age of Consent. Let's go. Das klingt jetzt wie ein direkter Vorläufer zu dem New Order-Stück schlechthin. Eben das Everything's Gone Green, das war tatsächlich vor Blue Monday, dieser Maxi von 1983, die für New Order alles änderte. Musikalisch, von der Produktion her, beeinflusst von der Clubmusik jener Jahre, schwarz, USA, wie etwa Grandmaster Flash oder Sugar Hill Gang oder weiß, England, wie zum Beispiel Tainted Love von Soft Cell. Also Platten, die besonders im Club gut funktionierten, die laut gut klangen und die Leute auf die Tanzfläche brachten. Ich werde Blue Monday gleich von der Original-Maxi spielen. Sind auch einige Knacker, glaube ich, zu hören. Ist aber egal, in der Originalverpackung. Die kann man natürlich im Radio nicht sehen, aber sie ist doch bemerkenswert. In einer Art großen Floppy-Disk, entworfen von Peter Saville. Der hatte schon für Joy Division die Cover gestaltet und tut das bis heute noch für New Order. Also die Blue Monday-Verpackung unterstrich diese neue digitale elektronische Seite von New Order. War nur so dermaßen teuer in der Herstellung mit dem bunten, schmalen Rand und den Ausstanzungen, dass New Order überhaupt nichts verdienten an den Verkäufen. Denn mit zunehmender Nachfrage mussten auch immer mehr Plattenhüllen hergestellt werden und das kostete unterm Strich mehr, als durch die Verkäufe wieder hereinkam. Eigentlich unglaublich, aber stimmt. Allein in Deutschland wurden in den ersten Jahren 350.000 Exemplare verkauft. Blue Monday ist bis heute einer der weltweit meistverkauften Maxi-Singles überhaupt. Also ich meine hier die alten Vinyl-Maxis, die ja Mitte der 80er Jahre ihre ganz große Zeit hatten. Wir denken zum Beispiel auch an einfach mal Frankie Goes to Hollywood. Hier aber der New Order-Klassiker. I need to say, but I'm quite sure that you'll tell me. Nach der Blue Monday Maxi wurden Your Order auf einmal ganz anders gesehen, also tanzkompatibel. Joy Division war ja noch gar nicht so lange her und man kann sich auch heute noch gut vorstellen, welche Auseinandersetzungen damals zum Teil geführt wurden. Vom Ausverkauf war da die Rede, alte Joy Division Fans beklagten die Kommerzialisierung. Ian Curtis würde sich im Grabe umdrehen, anstelle des Düsteren, des Wahrhaftigen, jetzt die Unterhaltung für die Disco und. Es gab in jenen Jahren bittere Vorwürfe. New Order selbst haben sich da immer rausgehalten. Überhaupt gaben sie kaum Interviews und in den wenigen haben sie ihre Entwicklung nie als Verrat am Vermächtnis Ian Curtis gesehen, sondern als Weitermachen als Band. Und wer wollte ihnen ernsthaft das Recht absprechen, musikalisches Neuland für sich zu entdecken? Zumal diese Verengung auf New Order als bloße Maxi-Lieferanten schlicht falsch ist. Allein in den 80er Jahren erschienen 5 Studioalben. Aus den ersten beiden Movement 1981 und Power, Corruption and Lies 1983 haben wir schon etwas gehört. 1985 kam Low Life. Auch diese LP enthielt mehrere Stücke, die auch als Maxis veröffentlicht wurden und für die Clubs gestreckt wurden, rhythmusbetonter. Aber das Album Low Life kann man eben auch als einfach richtig gutes Album hören. Und Love Vigilantes zum Beispiel funktioniert nicht nur als Maxi, sondern, wie eben zu hören, auch als Album-Opener. Jetzt aber mal ein Sprung in die 90er.

Zuletzt eben ein weiteres Stück aus dem New Order Album Low Life von 1985, diesmal Sooner Than You Think. Davor eines der Projekte, die alle New Order Musiker in den 90er Jahren verfolgten. In der zweiten Stunde mehr darüber, hier aber das unterm Strich erfolgreichste, kommerziell auf jeden Fall, aber wohl auch musikalisch am interessantesten, Electronic. Das waren Bernard Sumner zusammen mit dem damaligen Ex-Smiths-Gitarristen Johnny Marr, gelegentlich auch noch unterstützt durch Neil Tennant von den Pet Shop Boys. Electronic veröffentlichten insgesamt 3 Alben. Das erste kam 1991 und enthielt gleich mehrere Hitsingles, zum Beispiel auch Get the Message. Aber bis zum Schluss der ersten Stunde noch einmal eine der New Order Maxis aus den 80ern, True Faith von 1987. Shout out.